Abschnitt 24 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen, übersetzt von Emmy Schreck. Bär, Fuchs und Wolf und ihre Abenteuer auf der Ilmula-Feldmark. Abenteuer 9 bis 17. Neuntes Abenteuer. Auf der Flucht trennte sich unser Wolf von seinen Brüdern und kehrte traurigen Sinnes mit hängendem Kopfe nach Ilmula heim. Unterdessen waren auch der Fuchs und der Bär hinzugekommen, denn das Gerstenfeld war reif und die Gerste sollte eingeheimst werden. Nachdem sie geschnitten war, wurde eine Dreschscheune erbaut und als die Gerste trocken war, sollte sie gedroschen werden. Der Bär war zur Hilfe hinzugerufen worden. Da standen die drei Gesellen auf der Tenne, und nun fragte der Bär: »Na, ihr Brüder, wie fangen wir denn diese Arbeit an?« Der Fuchs, der sich nicht recht zum Dreschen bequemen wollte, kletterte auf die Dachbalken hinauf und rief den anderen zu: »Mir fällt was ein. Der eine von euch ist ein starker Mann, der andere ein tüchtiger Arbeiter. Besorgt ihr beide das Werk, ihr Gevattern, drescht und sichtet das Getreide. Ich, kleines, nutzloses Männchen, will unterdessen hier die Balken halten, damit sie euch nicht über den Köpfen zusammenstürzen.« Das war den anderen recht. Der Bär drosch mit kräftigen Schlägen und der Wolf sichtete die Gerste, dass ihm die Augen voll Spreu und Staub wurden und er bis auf den heutigen Tag aussieht wie einer, der Getreide sichtet. Der Fuchs dagegen saß gemütlich oben, sang ein Liedchen vor sich hin und schaute vergnügt zu, wie die anderen sich abmühten. Hin und wieder warf er einen Holzblock hinunter. »Nimm dich doch in Acht, du tötest uns am Ende noch«, schrie der Wolf hinauf. »Was soll das heißen, dass du uns Balken auf die Köpfe wirfst?« »Ach, Gevatterlein, ich werfe sie ja nicht mit Absicht«, antwortete der Schelm. »Diese Balken sind furchtbar schwer. Ich habe nicht die Kraft, sie zu halten, und sie fallen von selbst.« Die anderen beruhigten sich und das Werk wurde in Eintracht vollbracht. Nun wurde das Getreide aufgehäuft und die Teilung sollte beginnen. »Mit welchem Maße sollen wir messen?«, fragte der Wolf den Fuchs. »Sollen wir es metzenweise verteilen?« »Ach nein, ich weiß einen besseren Rat«, antwortete der Fuchs. »Gebt dem Größten das Größte, dem Kleinsten das Kleinste. Das ist nach meiner Meinung die richtigste Teilung.« »Das war gut gesprochen«, fanden die anderen. Und also bekam der Bär das Stroh, der Wolf die Spreu und der Fuchs das Korn. Frohen Mutes begaben sich jetzt die drei Gesellen in die Ilmula-Mühle und ein jeder begann, seinen Ernteanteil zu mahlen. Aber schon nach einer kleinen Weile hörte der Wolf und der Bär, dass ihre Mühlsteine ein anderes Geräusch verursachten als der des Fuchses. Sie konnten das gar nicht begreifen und fragten verwundert den Fuchs: »Sag mal, warum klingt es unter deinem Stein Jüri, Jerry, Jüri, Jerry und bei uns so ganz anders? Tissi, Tassi, Tissi, Tassi?« »Streut nur etwas Sand hinein, wie ich es getan«, rief der Fuchs, »dann wird es bei euch ebenso klingen wie bei mir.« Der Wolf und der Bär befolgten diesen guten Rat und bald hatten sie die große Freude zu hören, dass es unter ihren Mühlsteinen Jüri, Jerry klang. Und das sogar noch viel stärker als unter dem des Fuchses. Als jeder seinen Anteil fertig gemahlen hatte, gingen die drei in schönster Eintracht nach Hause. Die Freude war groß über das gute Jahr und die Vorräte wurden in der Speisekammer aufgespeichert. Zehntes Abenteuer. Nun sollte auch die Güte der gewonnenen Gottesgabe probiert werden. Und jeder der drei Freunde holte ein wenig von seinem Mehle herbei, um sich daraus einen Brei zu kochen. Aber siehe da, der Wolf und der Bär fanden ihr Gericht nicht so schmackhaft, wie sie es gehofft hatten. Es war eigentümlich schwarz und grob und schmeckte fade. Ganz niedergestimmt durch diese Entdeckung begab sich der Bär zum Fuchs und fragte ihn um seinen Rat, wie der Brei schmackhafter zubereitet werden solle. Der Fuchs hatte eben sein Frühstück fertig gekocht und wollte sich's gut schmecken lassen. Neugierig guckte der Bär in den Topf und rief aus: »Aber hör mal, Gevatter, dein Brei sieht ja ganz hell aus, und der meinige ist schwarz und stachlig. Woher kommt denn das?« »Ach was«, erwiderte der Fuchs, »mein Gebräu war im Anfange auch schwarz, aber ich habe das Mehl sorgfältig im Flusse gewaschen. Davon ist der Brei so reinlich und hell geworden.« Der Bär dachte erfreut, er könne es wohl ebenso machen. Er eilte mit seinem Mehlvorrat an den Fluss und schüttete seinen ganzen Reichtum ins Wasser. Aber, oh weh, der Fluss schwemmte unbarmherzig das Mehl auf Nimmerwiedersehen fort, und des Bären Hoffnung auf schmackhafte Gerichte wurden buchstäblich zu Wasser. Dem Wolf ging es nicht viel besser. Da ihm sein Brei durchaus nicht schmecken wollte, glaubte er, die Schuld liege an dessen Zubereitung, und er lief ebenso wie der Bär zum Fuchs, um sich dort Rat zu holen. Sein Mehl nahm er auf alle Fälle mit. Der Fuchs war eben damit beschäftigt, seinen Brei zu kochen, als der Wolf hereintrat und ihn um die Erlaubnis bat, sein Mahl an dem Feuer des Freundes bereiten zu dürfen, damit er, der Wolf, dabei lerne. Freundlich gab der Fuchs solches zu, und beide stellten sich vor das Feuer, ein jeder vor seinen Topf. Der Fuchs hatte seinen Brei bald fertig, denn dieser hatte schon längere Zeit gekocht, und der Geruch stieg dem Wolf lieblich in die Nase. Er schaute in des Gefährten Topf hinein und rief verwundert aus, »Sieh doch, wie hell und köstlich dein Brei ist, und der meinige ist so schwarz und unappetitlich. Wie kommt das?« »Das will ich dir sagen«, antwortete der Fuchs. »Nachdem ich meinen Topf über eine recht lebhafte Lohe gehängt hatte, setzte ich mich über ihn auf die Stangen und ließ das langsam schmelzende Fett aus meinem Schwanze in den Brei tropfen. Davon ist er so gut geworden. Versuch es mal ebenso, vielleicht wird dein Gebräu dadurch besser.« Der Wolf dankte erfreut für den guten Rat und kletterte auf die Kesselstangen hinauf. Aber als das Feuer hoch aufloderte, überlief es den armen Peter siedend heiß. Er konnte es nicht mehr aushalten und plumps fiel er von der Stange herab mitten ins Herdfeuer hinein. Bis auf den heutigen Tag riecht der Wolf nach versengten Haaren, weil er sich im Feuer den Pelz anbrannte. Beim Sturze verrenkte er sich auch die Schenkel, so dass er stets nur mit großer Mühe sich umzuwenden vermag. Mit schmerzenden Gliedern arbeitete sich der arme Schelm endlich aus dem Feuer heraus und schmeckte trübselig seinen Brei. Aber das war ein gar zu hässliches Gebräu, und er schlich sich an des Fuchses Tisch heran und bat, »Lieber Bruder, lass mich einmal deinen Brei kosten, ob er wohl anders schmeckt als der meinige.« Der Fuchs tauchte schnell und unbemerkt seinen Löffel in den Topf des anderen und reichte ihm den Wolf mit den freundlichen Worten hin, »Nimm und iss, lieber Gevatter, dies ist von dem Allerbesten.« Der Wolf kostete, ohne es zu wissen, sein eigenes Gebräu und fand den Geschmack desselben ebenso unleidlich wie früher. Er schüttelte den Kopf und meinte zuletzt, der Fehler müsse an seinem eigenen Gaumen liegen, und sagte mit bitterem Spott, »Unser Brei hat wohl gleichen Geschmack und gleiche Zubereitung, aber der Unterschied liegt in uns Zweien. Solch ein Essen taugt nicht für mich.« 11. Abenteuer. Einige Zeit war nach diesen Ereignissen verstrichen. Die drei Gefährten lebten als gute Nachbarn nebeneinander. Da geschah es, dass des Wolfes Hausfrau drei Junge bekam und bald darauf im Wochenbett starb. Der Wolf war untröstlich als Witwer, denn er konnte seine Jungen nicht selber warten und pflegen und musste für sie eine Kindsfrau suchen. In traurige Gedanken versunken durchstrich er Wald und Flur und begegnete endlich einem Schneehuhn, welches er anredete. »Meine Liebe, willst du nicht meine armen Kinder warten?« »Warum denn nicht?« versetzte treuherzig das Huhn. »Ach, das ist ja schön, dass du kommen willst«, sagte der Wolf, »aber verstehst du auch, die Jungen in den Schlaf zu singen?« »Wie sollte ich nicht?« antwortete das Schneehuhn und fing laut an zu singen. »Koppe, koppe, koppe!« Doch der Wolf verzog nur das Gesicht, denn der Gesang gefiel ihm nicht, und er bemerkte, »Deine Stimme ist unschön, dabei schlafen meine Jungen nicht ein.« Damit ging er weiter. Im Walde kam ihm ein Hase entgegen und fragte ihn neugierig, »Nun, Peter, wohin wanderst du denn mit so geschäftiger Miene?« »Ich suche eine Kindermuhme«, antwortete der Wolf. »Wähle mich dazu«, sagte der Hase. »Kannst du denn Schlummerlieder singen?« fragte der Wolf. »Das kann ich vortrefflich«, versicherte Hans. und außerdem wird es mir wohltun, an der Wiege zu sitzen, da ich lahm bin.« »Seit wann bist du denn lahm?« fragte der Wolf. »Seit mir Jokainen geflucht, als ich auf den Kaituri-Berg haltend sein Haferfeld zerstörte,« erzählte Hans. »Wenn der Unmensch noch lebte, ich würde ihm die Schenkel zerbrechen.« »Wohlan, da du dich zur Kindsfrau anbietest, magst du auch zur Probe etwas singen,« meinte der Wolf. Der Hase nahm sich zusammen und sang sein schönstes Lied. Aber der Wolf bewunderte ihn nicht im Mindesten, sondern versetzte nur kaltblütig: »Pfui, das ist ein hässliches Geplärr«, und ging weiter in der Hoffnung, eine taugliche Kindsfrau doch irgendwo noch aufzutreiben. Bald darauf traf er seinen Freund, den Fuchs, im Walde, eilte auf ihn zu und sagte bittend: »Grüß Gott, Gevatter, willst du nicht als Kindsfrau zu mir ziehen? Mein liebes Weib ist in den Wochen gestorben, und ich habe niemand, der sich meiner Kleinen annehme. Du verstehst ja doch zu singen.« »Da sei ohne Sorgen«, versicherte der Fuchs und sang: »Des Wolfes niedliche Knaben und zierliche kleine Mägdelein, die füttere ich, die tränke ich, die singe ich in den Schlaf. Kekulimatti, Kekulimatti.« Der Wolf war ganz entzückt über dieses Lied und brachte den Fuchs zu seinen Kleinen, empfahl sie herzlich der Fürsorge der neuen Kindermuhme und ging dann hinaus, um für seine Jungen Nahrung zu suchen. Auf einer Wiese überfiel er ein Pferd, welches er zu Boden warf. Er riss ihm ein Hinterbein aus und trug dieses freudig in seinem Bau, wo er dem Fuchs nochmals seine Kinder anempfahl und dann auf seine gewohnten Streifzüge ausging. Inzwischen ließ sich der Fuchs das Pferdebein gut schmecken, und da er davon nicht satt wurde, verzehrte er mit größter Gemütsruhe auch noch eines der ihm anvertrauten Wolfsjungen. Erst am folgenden Tage kam der Wolf nach Hause und fragte am Eingange des Baus: »Haben meine Kinder Speis und Trank erhalten?« »Gewiss, sei unbesorgt«, entgegnete der Fuchs, »ich habe sie gefüttert und getränkt und schläfre sie eben ein. Kekulimatti, Kekulimatti.« Der Wolf freute sich bei dem Gedanken, dass seine Kleinen so gut aufgehoben seien, und lief wieder einen Tag lang herum. Wer kann sagen, wo er sich herumgetrieben haben mochte? Unterdessen hatte der Fuchs das zweite Wolfsjunge aufgefressen. Aber als der heimkehrende Wolf sich nach seinen Kindern erkundigte, antwortete der Schalk auch diesmal freundlich: »Ich habe sie gefüttert und getränkt und schläfere sie eben ein. Kekulimatti, Kekulimatti.« Dem Wolf fiel es nicht ein, sich persönlich von dem Wohlbefinden seiner Jungen zu überzeugen. Er glaubte sie ja in der besten Obhut. Aber als er am dritten Tage heimkam, trieb ihn doch die Sehnsucht, seine Kinder endlich einmal zu begrüßen. Der Fuchs hatte soeben das letzte Junge seines Brotherrn aufgezehrt und wagte nicht, den Wolf in seinen Bau zu lassen, solange er noch selber darin war. Darum riet er: »Deine Jungen sind so gediehen und gewachsen, Gevatter, dass wir schwerlich beide zugleich im Baue Platz finden werden. Lass mich erst hinaus, wenn du herein willst.« Der betrogene Wolf ließ den Fuchs richtig heraus und trat ein. Aber sein Herz zog sich vor Schmerz zusammen bei dem Anblick, der sich ihm hier darbot. Seine Jungen waren alle verschwunden. Nur hie und da ein Knöchelchen zeigte dem Vater das traurige Schicksal derselben an. Mit bitterem Rachegefühl stürmte der Wolf von dannen, um den Mörder wegen seiner Freveltat zu züchtigen. Beinahe hätte er ihn schon eingefangen, aber der Fuchs schlüpfte schnell unter einen Stein. Nur die eine Pfote schaute ein wenig heraus. Dieses bemerkte der Wolf sogleich und fing an, daran zu beißen und zu nagen. Jetzt stand es schlimm um Meister Michel. Aber seine alte Verschlagenheit kam ihm auch diesmal zu Hilfe. »Ach, du Dummkopf«, höhnte er mit verbissenem Schmerze, »du nagst ja an Steinen und Baumwurzeln. Schau her, hier ist doch meine Pfote.« Der Wolf ließ sich durch diese List beirren, öffnete den Rachen, und der befreite Fuchs versteckte sich noch tiefer unter dem Stein. Lange mochte der Wolf nicht mehr auf seinen Feind warten. Er überließ ihn seinem Schicksale und kehrte traurigen Herzens in sein verödetes Heim zurück. 12. Abenteuer. Der Fuchs, der böse Schalk, wanderte still erfreut, dass er durch seine Schlauheit die eigene Haut gerettet, nach Hause. Doch schon nach wenigen Schritten begegnete er im Walde dem Bären, der eben ein Birkhuhn erbeutet hatte und es nun zart und sorgsam zwischen den Zähnen hielt. Dabei sah er den Fuchs triumphierend an, als wollte er sagen, »Siehst du, auch ich habe einmal ein lebendes Birkhuhn gefangen. Du bist nicht allein der Meister.« Der Fuchs schaute sich die Geschichte an und dachte, »Wie soll ich nur das Birkhuhn den Zähnen des Bären entreißen? Mich ärgert seine dumme Prahlsucht gar zu sehr.« Plötzlich kam ihm ein guter Einfall. Er näherte sich schmeichelnd dem Bären und fragte, »Kannst du mir nicht sagen, lieber Gevatter, von wo heute der Wind bläst?« Der Bär wagte nicht, den Rachen zu öffnen. Er schaute ausdrucksvoll nach den Bäumen und dem Himmel und murmelte durch die Zähne, »Dü, dü, dü.« Der Fuchs fragte dringlicher, »Aber bitte, Bruderherz, sage mir doch, woher weht der Wind heute?« Wieder versuchte der arme Bär, sich durch Murmeln und durch Zeichen dem Gefährten verständlich zu machen. Doch der Fuchs stellte sich ganz dumm an und quälte den Bären so lange mit derselben Frage, bis dieser endlich ungeduldig herausplatzte. »Aus Norden!« Aber, oh weh, dabei hatte er seinen Rachen öffnen müssen und das erlöste Birkhuhn flog lustig davon. Darüber ergrimmte der Bär aufs Höchste. Er brummte und schalt den Fuchs, »Du elender Lump, warum hast du mein Birkhuhn fliegen lassen?« »Sieh mal an, habe ich es denn fliegen lassen?« entgegnete entrüstet der Fuchs. »Lass dir sagen, Vater, wäre ich an deiner Stelle gewesen und jemand hätte mich nach dem Winde gefragt, ich hätte die Zähne nur umso fester zusammengebissen und hätte, ohne sie zu öffnen, geantwortet, »Osten, Osten, du verstehst dir aber niemals selbst herauszuhelfen. Deshalb ist dir auch die schöne Beute durch deine eigene Dummheit entgangen.« 13. Abenteuer. Ganz betrübt über die widerfahrene Demütigung schlich der Bär im Walde herum und kam zuletzt an ein Rodeland, welches ein Bauer pflügte. »Was treibst du da?« fragte der Bär neugierig. »Du siehst, ich pflüge mein Feld. Später sehe ich Samen darauf, damit ich Getreide davon ernten kann«, antwortete der Bauer. »Hör mal, willst du mich nicht als Gehilfen annehmen?« bat der Bär. »Ich pflüge und bestelle dein Feld, wenn du mir einen Anteil an der Ernte gibst, wie diese auch ausfallen mag.« »Das ist mir schon recht«, sagte der Bauer. »Wenn du die Arbeit verrichtest, sollst du auch die Hälfte des Ertrages erhalten.« Mit großem Eifer ging der Bär ans Werk und pflügte das Feld. Als er fertig war, trat er vor den Bauer und fragte, »Nun, was für Samen wollen wir aussehen?« »Wir wollen den Acker abteilen«, meinte der Bauer. »Auf die eine Hälfte sehen wir Rüben, auf die andere Weizen aus.« So geschah es denn auch. Die Aussaat ging wunderschön auf und gedieh vortrefflich, und als der Herbst kam, führte der Bauer den Bären zur Teilung der Feldfrüchte auf den Acker. Erst kamen sie ans Rübenland, und der Bauer fragte, »Welches wählst du, das oberste oder das unterste?« Der Bär besann sich ein wenig und antwortete, »Ich denke, ich nehme das oberste.« »Schon gut«, sagte der Bauer, hielt die Rüben und übergab dem Bären das Kraut. Dann gingen sie aufs Weizenfeld, und der Bär sagte eilig, »Jetzt will ich einmal das unterste haben, behalte du das oberste.« »Ein Mann, ein Wort«, sagte der Bauer, schnitt den Weizen für sich und überließ die Stoppeln dem Bären. Als der Winter hereinbrach, briet der Bauer seine schönen Rüben und buk ein schmackhaftes Weizenbrot. Dann ging er hinaus, um einmal nach dem Bären zu sehen. Dieser folgte dem Bauer in dessen Hütte, kostete die Rüben und das lockere Weizenbrot und rief ergrimmt aus, »Du hast mich betrogen! Deine Gerichte sind schmackhaft und die meinigen abscheulich, wie ich sie auch zubereiten mag. Warte, diesen Streich bezahle ich dir noch.« 14. Abenteuer. Der Bär führte seine Drohung aus und drang in des Bauern Haferfeld, wo er sich recht was zugute tat. Aber da er so unvorsichtig war, stets nur den einen Weg ins Feld zu wählen, bemerkte es der Bauer bald und stellte dort eine Falle auf. Als nun der Bär nach gewohnter Weise des Nachts hinschlich und niemand den armen Kerl warnte, blieb er mit der einen Tatze in dem Garne stecken. Dies gefiel ihm durchaus nicht. Er tanzte und sprang umher, um loszukommen, und da es nichts half, stieß er ein so lautes Geheul aus, dass der Bauer eilig hinzukam. Der Bär bat ihn himmelhoch um Gnade und sagte, »Befreie mich, Brüderchen, ich will es dir gut lohnen.« »Der Schaden wäre nicht groß, wenn ich dich hier sterben ließe. Hast du doch schon seit langer Zeit mein Haferfeld verwüstet,« erwiderte der Bauer. »Aber ich will dir zeigen, dass ich gegen einen alten Freund keinen Groll hegen mag. Für diesmal lasse ich dich laufen.« Der Bauer befreite den Bären, doch kaum hatte dieser den Gebrauch seiner Glieder wiedererlangt, als er seine Beteuerungen in den Wind schlug und mit zornigem Gebrumm auf den Bauern losging. »Ich fresse dich, du Lump! Einmal hast du mich schon bei der Ernteteilung betrogen, und jetzt stellst du mir sogar noch Fallen hin!« »Ich lasse mich nicht fressen«, rief der Bauer, »du hast mir doch vorhin einen guten Lohn für meinen Freundesdienst versprochen.« »Das will ich auch halten«, versetzte höhnisch der Bär. »Du weißt es doch, in dieser Welt wird stets das Gute mit Bösen vergolten.« »Damit gebe ich mich nicht zufrieden«, stritt der Bauer dagegen. »Lass uns vor Gericht gehen, dort mag unser Zwist geschlichtet werden.« Der Bär war damit einverstanden, und beide gingen hin, einen Richter zu suchen. Nach einer Weile begegneten sie einem Pferde, hielten es an und fragten, »Wir suchen einen Richter, willst du das Urteil in unserer Sache sprechen?« »Stellt mir nur erst die Sachlage dar«, antwortete das Pferd, »dann will ich wohl entscheiden, wer von euch im Unrecht ist.« Der Bauer erzählte die ganze Geschichte, wie sie in Streit geraten, und fügte hinzu, ich befreite den Bären aus der Gefahr, weil er mir Freundeslohn dafür versprach. Aber nachdem ich ihm die Wohltat erwiesen, warf er sich auf mich, um mich zu fressen, und behauptet, das sei stets der Weltbrauch, Gutes mit Bösem zu vergelten. »Weiß Gott, der Bär hat recht«, sagte darauf das Pferd, »Undank ist stets der Weltlohn. Habe ich doch 30 Jahre lang meinem Herrn treu gedient, und doch hörte ich ihn gestern einen Knecht gegenüber den Ausspruch tun. Morgen kannst du dies alte Pferdegerippe töten. Man hat doch nichts mehr als Ärger davon. Der Bär hat darum wohl das Recht, dich zu fressen, denn ich wiederhole es. Undank ist nun mal der Weltlohn.« Gegen dieses Urteil erhob der Bauer eifrigen Widerspruch und verlangte, die Sache einem anderen Richter vorzulegen. Der Bär hatte nichts dagegen, und so wanderten die beiden weiter in den Wald hinein, bis sie auf einen alten Hund stießen, den man an einen Tannenast gebunden hatte, um ihn daran aufzuhängen. »Das ist ein alter, welterfahrener Hund«, meinte der Bauer, »er mag den Richterspruch fällen.« »Gut, versuchen wir es mit ihm«, sagte der Bär, und sie brachten den Streit und dessen Ursache vor den Hund. Dieser hatte kaum die Geschichte gehört, als er ausrief, »Der Bär hat recht! Auch ich galt einmal viel und diente meinem Herrn treu und redlich, indem ich den Hof bewachte und auf Marter, Ildis und Eichhorn anschlug. Dazu habe ich eine Menge tüchtiger Jungen geboren, aus denen vorzügliche Jagdhunde geworden sind. Und doch, weil ich alt geworden bin, hat man mich an diesen Baum gebunden, um mich daran aufzuhängen. Ja, das ist wahr, Undank ist der Welt Lohn.« »Ich füge mich auch diesem Richterspruch noch nicht«, eiferte der Bauer, »wir müssen noch ein drittes Urteil hören.« Der Bär, dessen Sache so gut stand, willigte ein, und sie machten sich wieder auf den Weg. Sie mochten wohl eine Weile gewandert sein, als ihnen der Fuchs entgegenkam. Sogleich baten ihn die beiden, einen entscheidenden Ausspruch in der bestrittenen Frage zu tun. »So und so steht es zwischen uns, schlichte du, Brüderchen, den Zwist.« Der Fuchs versprach ihnen, nach vollem Recht zu urteilen. Dann schob er sich an den Bauern heran und flüsterte, »Gibst du mir die Hühner aus deinem Hühnerstalle, wenn ich das Urteil zu deinen Gunsten fälle?« »Gewiss«, beteuerte der Bauer. Darauf erkundigte sich der Fuchs genau nach dem Vorgange, und der Bauer erzählte ihm, was geschehen war, wie er den Bären befreit habe und zum Lohne für seine Wohltat von ihm mit den Worten angefallen worden sei, »Das Gute vergilt man mit Bösen, das lehrt die Welt. Deshalb fresse ich dich jetzt.« »Ist das gerecht? Urteile du darüber, Bruderherz.« »Oho«, sagte der Fuchs, »die Sache ist sehr unklar und verwickelt. Das ist eine Arbeit, die man sitzend verrichten muss.« Er hieß die beiden Streitenden auf je einen Grashügel niedersitzen und nahm in tiefen Gedanken auf einem dritten Platz. Nachdem er ein Weilchen scheinbar über die Sache nachgesonnen, erhob er sich und gab feierlich sein Urteil ab. Je tiefere Einsicht ich in diesen verwickelten Fall erlange, umso mehr scheinst du mir im Unrecht zu sein, Gevatter Bär. Aber damit das Recht aufs Strengste gewahrt werde, wollen wir doch das Haferfeld besehen. Du, Bauer, zeige mir, wie viel davon der Bär verwüstet hat. Der Bauer führte die anderen an das Feld und zeigte dem Fuchs, wie großen Schaden ihm der Bär zugefügt. Der Fuchs wiegte bedächtig das weiße Haupt und sprach zum Bären: Du hast wahrlich dem Manne großes Unrecht angetan. Du hast eine Menge von seinem Getreide aufgefressen und das Feld zertreten. So sieht es freilich aus, brummte der Bär. Aber dafür lasst uns mal anschauen, welch eine Falle mir der Bauer gestellt hat. Sie gingen hin und der Fuchs betrachtete und prüfte alles mit Kennermiene. Dann fragte er den Bären: Bist du nur immer den einen Weg hierher gewandelt? Nur diesen einen, antwortete der Bär. Siehst du, das war nicht recht, immer nur der einen Spur zu folgen, belehrte der Fuchs. Es wäre doch besser gewesen, auch noch andere Auswege zu haben. Darauf fuhr er, zum Bauer gewendet, heimlich fort. Stelle deine Falle wieder auf, damit ich sehe, welche Art sie ist. Der Bauer tat es ganz unbemerkt. Als alles in Ordnung war, sagte der Fuchs zum Bären: Gehe ein wenig auf diesem Weg einher. Ich möchte sehen, wie du gewandelt bist. Der Bär tat einige Schritte, blieb aber sofort im Garne stecken und konnte nicht mehr vom Fleck. Der Fuchs frohlockte: Seht ihr, jetzt steht die Sachlage ganz wie am Anfang der Geschichte. Und euer Streit war umsonst. Du, Bauer, gehst jetzt nach Hause und lässest einfach den Bären da sitzen, wo er von Rechts wegen hingehört. Der Bauer ging glückselig nach Hause und verabschiedete sich freundlichst beim Fuchs, dem er bedeutete, er könne die versprochenen Hühner abholen, wann es ihm beliebe. Diese Einladung vergaß der Fuchs durchaus nicht. Schon am selben Abend schlich er sich in den Bauernhof und gerade zu dem Hühnerstall. Niemand trat ihm entgegen. Aber als die Hühner die Anwesenheit des Fuchses bemerkten, fingen sie so entsetzlich an zu gackern und machten einen solchen Lärm, dass die Bäuerin Unrat ahnte und mit einem großen Holzklotz bewaffnet hinzueilte. Der Fuchs kam dabei schlimm weg, denn die Frau bearbeitete ihm tapfer Kopf und Rücken. Halbtot entkam der Arme ihren Händen und verließ in brennender Eile das verhängnisvolle Hühnerhaus. In bitterem Schmerz rief er aus: Das also war der Lohn für meinen Richterspruch. Der Bär hatte doch recht, die Welt vergilt Gutes mit Bösem. 15. Abenteuer. Der Bär, welcher durch seinen eigenen Unverstand aufs Neue in der Falle steckte, versuchte auf alle erdenkliche Weise loszukommen. Aber vergebens. Zuletzt schlief er vor Erschöpfung ein. Während er schlummerte, versammelte sich eine Anzahl Mäuse auf dem Platz, wo er lag. Die lustigen Tierchen spielten, pfiffen, neckten sich und machten einen solchen Lärm, dass der Bär davon erwachte und in seinem Unmut ein armes Mäuschen packte, weil es auf seinen Grashügel gesprungen war. Die Maus flehte um Gnade und Schonung und versprach es dem Bären gut zu lohnen, wenn er sie losließe. Der Zorn des Bären war verraucht. Und er ließ das Mäuschen mit den Worten laufen: Du bist ja doch nur ein kleines Nichts. Ob ich dich fresse oder verschone, geh hin in Frieden, armes Tierchen. Die Maus lief sogleich zu ihren Gefährten in den Wald und bald kamen sie in großer Menge wieder und fingen an, die Stricke der Falle zu zernagen. Nach kurzer Zeit war das Werk getan und der Bär war frei. Zum Abschied sagte ihm das Mäuschen: Du sahst mich für ein kleines Nichts an, das schwerlich dir jemals nützen könne. Doch jetzt siehst du wohl ein, dass selbst ein winzig kleines Mäuschen Gutes mit Gutem vergelten kann. Der Bär antwortete kein Wort darauf. Gerührt und gedemütigt schlich er in tiefen Gedanken in den Wald hinein. 16. Abenteuer. Der Bauer war inzwischen beschäftigt, im Walde Holz zu fahren, aber sein Pferd war störrisch und faul und wollte nicht recht vorwärts gehen. In seinem Ärger spornte es der Bauer fortwährend an und schrie, »Hü, du Bärenfraß!« Das hörte unser Bär und ließ sich nicht lange bitten. Plötzlich stand er vor dem Bauer und sagte, »Bärenfraß nennst du dein Pferd? Schönen Dank, ich will es sogleich fressen.« »Friss nicht das Pferd, ich bringe dir lieber eine Kuh«, bat der Bauer, denn er dachte, ein Pferd ist doch kostbarer als eine Kuh. »Das ließe ich mir schon gefallen«, schmunzelte der Bär, »bringst du mir eine Kuh, so fresse ich dein Pferd nicht. Aber kann ich mich auf dein Wort verlassen?« »Ganz gewiss bringe ich dir die Kuh«, versicherte der Bauer, »warte nur noch einige Tage.« Der Bär gab sich zufrieden und der Mann fuhr fort, sein Holz zu hauen. Als er den ganzen Schlitten damit vollgeladen hatte, machte er sich auf den Heimweg. Aber unterwegs schaute er noch einmal nach den Fallen, die er wieder aufgestellt hatte. Hier fand er richtig den Fuchs, der sich gefangen hatte, und wollte ihn töten. Aber Michel bat mit rührenden Worten um sein Leben. »Ach, tu es nicht, Bruderherz, töte mich nicht. Ich will dir noch einmal Gutes dafür erweisen.« »So laufe denn, wohin es dir gefällt«, antwortete der Bauer, welchen der Vorfall mit dem Bären mitleidig gestimmt hatte, und ließ den Fuchs laufen. Zu Hause erzählte er seinem Hausgesinde die Geschichte und sagte, es war ein Fuchs in die Falle geraten, aber ich ließ den armen Schelm los, weil er es mir gut zu lohnen versprach. Darüber fingen die Weiber herzlich an zu lachen und spotteten seiner. »Ach, du Dummkopf, warum hast du den Fuchs laufen lassen? Was kann er dir nützen?« Der Bauer war so eingeschüchtert durch das Gespötte der Weiber, dass er nichts von seinem Versprechen dem Bären gegenüber sagen mochte. Aber am anderen Tage musste er doch in den sauren Apfel beißen und seiner Frau gestehen, dass er, um sein Pferd zu retten, eine Kuh hingeben müsse. »Lieber opfern wir eine Kuh als ein Pferd«, sagte das vernünftige Weib. Sie holten eine Kuh aus dem Stalle, banden sie an den Schlitten und mit traurigem Herzen fuhr der Bauer in den Wald hinein. Plötzlich stand der Fuchs vor ihm, näherte sich geschmeidig und fragte, »Wohin führst du die Kuh?« Der Bauer erzählte ihm betrübt, dass er sie dem Bären versprochen habe. »Bist du denn narrisch, dass du dem Bären deine schöne Kuh zuführst?« eiferte der Fuchs. »Warte, ich will dein Pferd auf andere Weise retten. Binde mir 5 Spindeln um den Schwanz und 5 um den Hals, und wenn du mit deinem Pferde in die Nähe des Bären kommst, will ich die Spindeln aneinander schlagen und einen solchen Mordsspektakel machen, dass sich der Bär fragen wird, was ist denn da los?« Darauf musste antworten, »Es ist mein Sohn, der Jäger, welcher den Wald durchstreift und mit seinen Waffen klappert.« Der Bauer dankte für den guten Rat, holte die Spindeln, mit denen er den Fuchs ausrüstete, und fuhr dann tiefer in den Wald hinein, doch diesmal ohne die Kuh mitzunehmen. Der Bär erwartete ihn bereits und fragte sogleich, »Hast du mir die versprochene Kuh gebracht?« »Nein«, antwortete der Bauer, »mein Weib verbot es mir.« »So, du hast sie nicht gebracht«, schrie der Bär und schaute den Bauer ingrimmig an. Aber in demselben Augenblick ging nebenan ein Heidenlärm los. Der Bär stutzte und fragte besorgt, »Was geht denn dort im Walde vor? Weißt du es?« »Ach, das ist nur mein Sohn, der Jäger, der ein wenig mit seinen Waffen klappert«, sagte der Mann. »Hat der auch ein Schießgewehr?« fragte der Bär. »Ja, ein vortreffliches«, versicherte der Bauer. »Glaubst du, dass er mich töten würde?« fragte wiederum der Bär. »Gewiss, wenn er dich zu Gesichte bekäme«, sagte der Bauer. Das Zwiegespräch der beiden wurde plötzlich durch den Fuchs unterbrochen, welcher aus dem Waldesdickicht hervorbrach und grimmig fragte, »Was ist denn das Schwarze dort unter der Tanne?« »Wahrhaftig, es ist ein Bär!« »Nicht doch, es ist nur ein Baumstumpf«, sagte der Bauer. Und der Bär lag unbeweglich auf dem Rücken und streckte die Tatzen in die Höhe, dass es den Anschein habe, als seien es Baumäste. Der Fuchs sprach weiter, »Dieser alte, faule Stumpf liegt dir ja im Wege, wenn du heimfährst. Zerspalte ihn doch.« Der Bauer nahm seine Axt und hieb ein wenig an den Tatzen des Bären herum. Das wurde dem Bären sehr unbehaglich, und er flüsterte eindringlich, »Hau nur zu, aber bitte etwas zarter, mir tun die Tatzen schon weh.« Das Holz lässt sich vielleicht recht gut zur Feuerung gebrauchen, bemerkte der Fuchs. Tu es auf deinen Schlitten und nimm es mit nach Hause. Der Bauer gehorchte und wälzte den Bären in den Schlitten hinein. Da lag der dicke Geselle so still und starr wie ein Klotz. »Nimm dich in Acht, dass es dir nicht aus dem Schlitten fällt«, warnte der Fuchs, »binde lieber einen tüchtigen Strick um das Holz.« Wieder flüsterte der Bär dem Bauern im Geheimen zu, »binde mich aber nicht zu fest, Brüderchen, hörst du?« Der Bauer fragte ebenso leise, nachdem er den Strick festgeknüpft, »Versuch's mal, Gevatter, ist es so recht, kommst du aus dem Schlitten heraus?« Der Bär bewegte sich, schüttelte sich, aber er kam nicht von der Stelle. Da sagte der Fuchs abseits zum Bauer, »Wenn man das Holz nach Hause fährt, schlägt man doch stets die Axt in einen Klotz hinein.« Der Bauer verstand sogleich, worauf der Fuchs mit diesen Worten zielte, und hieb mit seinem Beil so kräftig auf den Kopf des Bären ein, dass dieser den Geist aufgab. Aber das Fleisch erhielt der Fuchs zum Lohn für seinen guten Rat. 17. Abenteuer. Dieser Schluss ist dem Estnischen entnommen. Dem Fuchs ging es doch nicht immer so gut, und trotz seiner Verschlagenheit geriet er aufs Neue in die Falle, die der Bauer gestellt hatte. Es war noch sehr früh am Morgen, als dieses geschah, und der Fuchs blieb guten Mutes, lachte über die ganze Geschichte und richtete sich so gemütlich ein, wie er konnte. Er dachte, wenn die Sonne aufgeht, werde ich doch von hier erlöst. Der Morgen verstrich, und der Fuchs tröstete sich. »Der Bauer kommt gewiss um die Mittagszeit und befreit mich.« Und als der Mittag in vergeblichem Warten vorüberzog, dachte der Fuchs, »am Abend kommt er ganz gewiss, und dann werde ich frei.« Der Abend brach herein, und niemand zeigte sich. Aber der Fuchs verlor den Mut noch immer nicht. Komme ich vor dem Abend nicht los, so geschieht es doch ganz bestimmt noch vor Einbruch der Nacht. Richtig, endlich kam der Bauer heran und besichtigte die Fallen. Als der Fuchs ihn erblickte, rief er ihm schon von Weitem zu, »Wer heißt dich, den ganzen Wald mit deinen hinterlistigen Fallen unsicher machen? Man kann nirgends mehr in Ruhe auftreten. Die schönste Zeit ist mir hier verloren gegangen.« »Du hättest ja daneben treten können. Raum genug ist da«, versetzte der Bauer. »So, du glaubst wohl, dass ich in der Eile Zeit habe, deine unglückseligen Fallen zu berücksichtigen?« knurrte der Fuchs verdrießlich. »Lass das jetzt ruhen, mein Junge«, sagte der Bauer, den das Gebaren des Fuchses ärgerte. »Aber wie steht es zwischen uns beiden, wenn ich dich loslassen soll? Gibst du mir Lösegeld oder überlässt du mir lieber deinen Pelz?« »Ach Gott, nimm nur lieber den Pelz«, antwortete der Fuchs, denn er meinte, der Bauer wolle ihn nur tüchtig durchprügeln, zur Mahnung, dass er sich besser vorsehe, und werde ihn dann laufen lassen. Aber Michel hatte seine Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Bauer schlug den schlauen, verschlagenen Kumpan wirklich tot und nahm das Fell mit sich. Das war das Ende der Geschichte. Ende von Abschnitt 24.